sehen uns im Kerzenlicht. Du fragst mich, ich sage nichts, ich wunder mich im Kerzenlicht. Du flüsterst nicht, wir lieben uns im Kerzenlicht. Es ist das Beste, ich fahr nach Afrika. Es ist das Beste, ich fahr nach Afrika. Es ist das Beste, ich fahr nach Afrika. Es ist das Beste, ich fahr nach Afrika. Glaub ich. Es ist der Beste, ich war nach Afrika, es ist der